der sich langsam wirklich etwas seltsam entwickelnde Kongress der Thanatologen 2013. Hörspiel von Nils-Momme Stockmann und Le Truc. Ouvertüre. Geraune in der Turnhalle der Geschwister Scholl Grundschule Olsberg, Hochsauerlandkreis. Herzlich willkommen auf dem 125. Thanatologischen Kongress. Thanatologie bezeichnet die Wissenschaft vom Tod, vom Sterben und der Bestattung. Sie ist ein interdisziplinäres Arbeitsgebiet von Philosophie, Ethnologie, Psychologie, Soziologie, Geschichtswissenschaft, Archäologie, Astrologie, Schmiedekunst, Journalismus, Brauereiwesen, Spieltheorie und Fußball. Es gibt hier wirklich gar nichts zu trinken, nicht mehr Bier. Wie gesagt, es können höchstens Spuren von Milch. Höchstens Spuren von Milch? Das ist so typisch Deutschland, diese endlose, verblendete Rücksichtslosigkeit. Ich glaube, dieses Jahr sprechen die auch mal über den Tod. Toll, einmal im Jahr ist Kongress und du lädst die Kamera nicht. Es tut mir leid, mein Herz. Ich kann es nicht mehr hören. Verdammter Waschlapp. Henry Lombardi soll ja diesmal da sein. Was? Der ist doch nie auf den Kongressen. Ja, ich habe gehört, dieses Jahr soll Bayerle sprechen. Ach, wirklich? Hm? Ich dachte, Bayerle ist immer Was ist dieses Jahr das Motto? Gibt ein Motto? Da steht oben. Der Klang des Todes, Trauermusik im Wandel der Zeit. Wie nackt ist das denn bitte schön? Das klingt wie vom Küchenkalender meiner Mutter abgeschrieben. Was kommt als nächstes? Ein Maskottchen? Hast du schon das Neueste gehört? Das Institut für Niederlandistik in Göteborg sucht für einen interdisziplinären Studiengang mit dem Schwerpunkt Sterbeethik des späten 17. Jahrhunderts einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, der Neogrätzistik studiert hat. Was? Seit wann ist denn das online? Seit gerade. Ich meine, Neugriechisch lerne ich doch in wenigen Wochen. Naja, also ich weiß nicht, das ist schon nicht ganz einfach. Lass es los. Tu ich ja. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Gut. Entschuldige mich mal einen Augenblick, ich guck mal, ob die hier einen Drucker haben. Was ist als erstes dran? Die Flöte und ihre Rolle in der altrömischen Trauerkultur. Eine musikalische Exkursion mit Trauermusik-Ethnologe Schneider Dörle. Starke Eröffnung. Wetten, die sprechen wieder über diese uralte Flöte, die sie in der serbischen Höhle gefunden haben. Slowenische Höhle. Ey, aua! Das war mein Fuß. Warum bist du im Gefängnis? Nekrophilie. Was? Wirklich? Ja. Dann macht sein jahrzehntelanges Interesse für den Verwiesungsprozess auch irgendwie Sinn. Ja, der wirkte ja regelrecht besessen. Wer weiß, wie viele es von denen hier noch so gibt. Eine ganz fiese Karriere-Bitch. Ach ja? Die wirkt gar nicht so. Ich sag's dir, die tut immer so freundlich, aber die hat wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Einmal hat die, 2011 war das, und da war ich Rednerin, aber das mache ich ja schon gar nicht mehr. Wegen ihr mache ich das nicht mehr. Da hat die mich ganz bewusst und provokativ nach den neuesten Tendenzen zur Transmortalität gefragt. Obwohl, nee, beziehungsweise eben nicht obwohl, gerade weil ich ihr im Gespräch davor gesagt habe, dass ich mich mit Transmortalität überhaupt nicht befasse. Ich habe mir da einen abgestammelt mit virtueller Körperlichkeit und Organ aus dem 3D-Drucker. Oh, eine Riesenpeinlichkeit. Sind Sie auch so gespannt, was der Professor dieses Jahr für eine Fliege trägt? Mir die Handtasche gekackt. Bitte? Was? Ja, kurz bevor ich aufs Podium sollte. Und als ich dann oben war, denke ich, ey, was stinkt denn hier so? Und ich mache die Handtasche auf. Lässt sich ja immer was ganz Besonderes einfallen. Letztes Jahr hat er eine in unserem Kulturkreis ja eher unübliche Fliege im Tweetmuster. Ich glaube, ein dunkles Grau mit einer Note Lavendel. Total crazy, oder? Also egal, was die Leute sagen, ich finde, der Professor lockert das hier irgendwie so richtig auf. Wussten Sie, dass der Professor saarländischer Jugendmeister in Partnerakrobatik war? Ich hoffe, ich kriege dieses Jahr ein Autogramm. Ich meine, das ist sein letztes Jahr als Vorsitzender der Thanatologischen Gesellschaft. Wenn ich jetzt mal dann... Ich dachte, dass das Wort Container Beinhalter bedeutet. Es gibt hier weder einen Drucker noch einen Kopierer. Ja. Wie kann das sein? Das hier ist eine Grundschule. Ja, aber wir befinden uns in einer Turnhalle. Sie kann doch nicht... Hat hier irgendjemand einen Drucker dabei? Was? Schätzelein! Ja. Du, hast du schon gehört, der Märklin spricht dieses Jahr. Was? Der hat Göttingen verlassen? Ja, ist das nicht verrückt? Dass sich deine Reise überhaupt noch lohnt, also vor der letzten. Der hält einen Vortrag zur bilingualen Sterbebegleitung. Der hat doch noch nie auch nur eine Sterbebegleitung gemacht. Nee, ich weiß. Habe ich dir das Neueste erzählt? Nee, was denn? Nächstes Jahr habe ich ein Stipendium. Du kleine Karrierebiene. Ja, naja. Und wo? Schloss Solitude, Stuttgart. Toll, wirklich gratuliere. Ach, da fällt mir ein, ich habe ja auch ein Stipendium. Ha, würde ich vergessen. Wir sind Stipendiumsfreundin, kleiner Finger. Ach, und wo? New York, Rockefeller Forum. Ah. Glückwunsch. New York soll ja gar nicht mehr so toll sein. Ich glaube, es lässt sich gerade noch so aushalten. Also, bis Patty. Hi. Hallo. Trinkt es nicht. Also kennen Sie jemanden, der uns vielleicht was zu kiffen besorgen könnte? Bitte? Ich hab dir doch gesagt, sprecht ihn nicht an. Entschuldigen Sie, wir sind Doktoranden und versuchen hier auf der Veranstaltung so ein bisschen nach dem Rechten zu sehen. Das war natürlich nur ein Test und Sie haben bestanden. Hier geht's um den Tod. Ach was, das ist ein Kongress der Thanatologen. Ja, aber das scheinen noch nicht einmal die Experten zu realisieren, was das wirklich bedeutet. Und was bedeutet das? Wir werden alle sterben. Geburt zum Tod, von der Wiege ins Grab. Das ist der Deal, dem man nie zugestimmt hat. Naja, ich glaube schon, dass ich und die meisten hier das verstanden. Nein. Doch. Nein, wenn Sie wirklich verstehen würden, dann könnten Sie nicht so ruhig sein. Ich denke schon, dass ich es verstehen und gleichzeitig ruhig bleiben kann. Nein, Sie verstehen nicht. Vielleicht verstehen Sie, aber Sie verstehen nicht. Verstehen Sie, warum ist die potenzielle Bedrohung durch zum Beispiel eine Seuche oder einen Meteoriteneinschlag so ein Riesenthema? Also ist es denn? Während niemand darüber spricht, dass wir nicht vielleicht, sondern mit hundertprozentiger Sicherheit alle sterben werden. Sind Sie Journalistin oder? Nein, ich bin privat hier. Ich bin hier, um den sogenannten Experten die Augen zu öffnen, damit sie den Menschen die Augen öffnen. Ja, ich spreche mit Ihnen. Die schlafenden Schafe hier müssen geweckt werden, denn der Wolf kommt. Und der Wolf ist sehr, sehr hungrig. Ich bin jedes Jahr hier. Ich hatte die letzten Jahre wirklich Pech mit den Autogrammen, weil letztes Jahr, da hatte er schlimme Migräne. Das Jahr davor musste er dringend ins Hotel. Davor war es der Tod seiner Frau, wie übrigens auch schon 3 Jahre zuvor. Die Trauer scheint tatsächlich in Wellen zu verlaufen. Der Professor ist ja ein sehr sensibler, also aber das soll nicht heißen, also er ist auch ein stark, also ein im klassischen Sinne echter und sehr starker Mann. Aber auch sehr sensibel. Ich habe das Buch jetzt schon 12 Mal. Ich kaufe hier natürlich immer ein druckfrisches Exemplar, damit ich es nach dem Autogramm direkt versiegeln kann und es den Geruch behält. Es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass sein Name so lang ist. Professor Dr. Dr. Sebastor Schmalzhausen. Da kann er natürlich nicht jedem unbedeutenden und dahergelaufenen wissenschaftlichen Mitarbeiter was in das für seine Verhältnisse sehr teure Buch reinschreiben. Muss er schon genau gucken. Wie heißt der? Jetzt tun Sie mal nicht so, als würden Sie nicht Professor Dr. Dr. Sebastor Schmalzhausen kennen. Sebastor Schmalzhausen? Ja, und? Dieses Jahr hat er ja ein neues Buch geschrieben. Meine unsterbliche Liebe zum Tod. Ich hoffe, er schreibt mir gleich in beide. Gleich eine kleine Widmung. Was ist das für ein Saftladen eigentlich? Gibt's hier auch mal Vortrag oder wenigstens was zu saufen oder... Oh Gott, bitte nicht der. Was ist das? Der gefallene Engel. Hä? Bronk Fratzberg, der alte Forschungskollege vom Sebastor Schmalzhausen. Der behauptet, dass Sebastor Schmalzhausen ihm die Publikation gestohlen hat. Und? Ist da was dran? Natürlich nicht. Die Fakultät hat das sehr genau geprüft. Außerdem kennst du doch den Professor. Sebastor Schmalzhausen? Der würde dir einen versehentlich eingesteckten Kugelschreiber zurückbringen. Der Sebastor Schmalzhausen. Das müssen Sie doch hören. Was? Ja, also klingt das nicht irgendwie seltsam in Ihren Ohren? Kommt er bald? Ist er bald da? Hört das wirklich niemand? 1. Da kommt der Professor. Da kommt der Professor. Schaut. Ellenbogenpolster ran. Da kommt der Professor. Schaut. So noch bei Bedarf. Im Streit auch mal scharf. Niemand wie er. Akademiker. Absoluter. Wissenschaftler, Sebastor Schmalzhausen. Publikationen in allen Nationen. Charismatik und Rhetorik, Emblematik und Symbolik. Mit den Brillenbügeln argumentierend auf den Gesprächspartner zeigen. Es spricht niemand wie er. Über Tabu und Verbot, über Gesellschaft und Tod. Sebastor Schmalzhausen. Guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren, Thanatologen. Meine Damen und Herren, Einbalsamierer. Er begrüßt uns dezidiert. Oh. liebe Gilde der Trauerviolinisten. Astonga vita brevis. Hua! Liebe Fachjournalisten und natürlich Sie, liebes interessiertes Publikum. Experte beim DLF und sogar beim ZDF. Letztens bei Lanz. Die FAZ schrieb: Eloquenz, Eleganz, Arroganz, Resonanz, Akzeptanz, Ignoranz. Dürfte ich bitten? Wozu? Na, zum Tanz. Aber Herr Professor, ich bin doch nur eine einfache Studentin und wir sind hier auf dem Bundespresseball. Aber ich bitte Sie. Was hat denn die Aufklärung als Epoche für uns geleistet, wenn wir hier und heute, ich ein habilitierter Professor und Sie eine gewöhnliche Studentin, nicht gemeinsam tanzen können, als gäbe es keinen Morgen. Außerdem ist das nicht der Bundespresseball. Es kommt Ihnen nur so vor. Der Professor schaut Ellenbogenpolster. Der Professor schaut von allen geliebt. Sicher nicht von allen. So relevant wie alle denken, ist der schon lange nicht gut. Wer denn die und warum machen die hier so bedeutungsschwangere Kommentare? Salans Wagner Leopold. Ich war Student bei ihm. Ist da dein Künstlername? Sie kennen mich nicht. Woher deutet die kennen? Leopold Salans Wagner. Experimentelle Trauermusik, ich bin auch Redner. Nie gehört. Sie kennen nicht mein Werk Banden, Dohlen, Banderolen. Schmilzmond, Mondsirup, Kinslohn. Ich meine... Oper in drei Katarakten. Trauermusik für Tankstellen. Schwitzmutter der Film. Kleiner blauer Tucci. Vogel oder Wolf? Gehen Sie zur Seite, Sekretär! Sie versperren mir die Sicht auf den Professor! Da kommt der Professor! Und Wolfi. Was ist ein Wolfi? Sein immer fleißiger, nicht so guter, aber doch ganz guter, halt genug guter Assistent. Sie sind der Assistent vom Professor? Ja. Oh, das ist... Sie fliegen nicht einfach! Ja, ein Witz, oder? Zwei. Mord auf dem Thanatologie-Kongress. Ja, herzlich willkommen zum 125. Kongress der deutschsprachigen Thanatologen, wie ich... Ja, das ist schon auch ein besonderes Jubiläum, da kann man ruhig mal klatschen. Ja, dieser Kongress ist auch für mich ein besonderer, weil ich ihn zum letzten Mal in leitender Funktion betreuen werde. Und ich lade Sie ganz herzlich dazu ein, heute Abend der feierlichen Ernennung meines noch geheimen Nachfolgers beizuwohnen. Verrückt, der trägt eine Winchester-Fliege. Ist das... Ja, das ist tatsächlich hellblau. Mit ähnlichem Erstaunen wie Sie habe ich im vorbereitenden Kuratorium der Veranstaltung festgestellt, dass es in der Geschichte des Kongresses noch nie einen musikalischen Schwerpunkt gab. Und wir hatten bereits so kuriose Schwerpunkte wie Intertextualität in frühmittelalterlicher Bestattungsgewandung und Bestattungsdiamanten, der letzte Schrei oder als Schrei das letzte. Hey, das sind beides meine Fachgebiete. Das war kein Witz. Wie sehr das Thema Tod gesellschaftlich nivelliert wird, zeigt sich auch in diesem Bereich wieder einmal eindrucksvoll. Während sogar Flughäfen oder Fahrstühle auf umfangreiche musikalische Kataloge verweisen können, hat die Musik für den menschlichen Beisetzungsakt innerhalb der vergangenen 200 Jahre kaum nennenswerte Impulse erfahren. Heute sind es in erster Linie die alten Trauermärsche, die, wie Sie, liebe Trauerviolinisten, wissen, noch gar nicht so alt sind und die die Trauervioline als vornehmliches Bestattungsinstrument weitestgehend verdrängt hat. Und natürlich die Integration extra Trauermusik genealogischen Liedguts wie Time to Say Goodbye oder Die Rose von Helene Fischer. Die Hölle sind die anderen. Während die gesamte Gesellschaft sich mit rasender Geschwindigkeit weiterentwickelt, ist die Trauermusik noch nicht in der Postmoderne angekommen. Ein weiterer Beweis dafür, wie wenig Platz in unserer ultrabeschleunigten Gegenwart für die ultimative Deakzeleration des Todes ist. Oh je, er zitiert aus seinem Spiegel-Interview. Für jemanden, der den Professor für eigentlich nicht mehr relevant hält, wissen die aber verdammt gut Bescheid darüber, was er wie und wo gesagt hat. Ja, man liest halt. Nichts ist universaler für den Menschen als Geburt und Tod. Es ist die Klammer unserer Existenz. Und während wir das eine feiern, wird das andere gefürchtet und verdrängt. Es ist an der Zeit, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie eine zeitgemäße Bestattungskultur und mit ihr eine zeitgemäße Trauermusik aussehen kann, die dem postmodernen Menschen in seiner ideologisch-spirituellen Heterogenität gerecht wird und einen Impuls setzt, um den Tod in die Sphäre des Begreifbaren, aber und viel wichtiger auch des sinnlich Erfahrbaren zu holen. Denn das konkrete Ereignis der Bestattung ist die Maske des Todes. Es ist der Schlüssel zum Tor seines Denkraums. Die Pforte zu ihm als Kulturpraxis. Kurz gesagt, wenn unser Bestattungsritual keine Schönheit ausstrahlt, dann werden wir auch den Tod nie als etwas anderes betrachten als hässlich, als problematisch, zwielichtig, kalt und dadurch letzten Endes verdrängt und abstrakt. Deswegen darf ich mit großem Stolz verkünden, dass die Thanatologische Gesellschaft in Kooperation mit dem Bundeskulturministerium und der Thanatologie heute in diesem Jahr zum ersten Mal den Innovationspreis Trauermusik vergeben wird, der am heutigen Abend für den zukunftssichersten Impuls zum Trauermusikdiskurs verliehen werden wird. Wan Hinschau, der designierte Bürgermeister von Bremen, wird noch heute Abend den Preis unter den Teilnehmern verleihen. Meine Damen, meine Herren, Thanatologen, es ist mir und dem gesamten chinesischen Volk eine große Ehre. Warum zum Ende denn Bremen? Warum ist der Bürgermeister von Bremen Chinesen? Der Bürgermeister von Bremen ist hier? Des Weiteren werden wir Beiträge hören, zum Beispiel zu den Fangesängen beim Sport, die als Beispiel archetypischer und quasi stammeskultureller Musikriten bereits die Brust des Professors Zeiten vor unserer Fußball-Hysterie ihre großartigen der Flugbahn gezeugt haben. Des Projektils zurückgehen ins archetypische noch lachen die Augen simplesten noch spricht der Mund noch steht er da lebendig und gesund. Aber die Kugel fliegt. Ist auf ihrem Weg. Und schon lang, bevor sie trifft. Und schon lang, bevor sie trifft. Schon ewig vor dem Krach. Ist der Antrag längst eingereicht, besprochen und entschieden, gestempelt. Der serbischen und dann sprießen aus des Professors Brust gewaltig schön mit satter Lust tiefrote Rosen, ein prächtiges Bild. Der Tod ist ein pragmatischer Poet. Der Tod ist ein pragmatischer Poet. Der Tod ist ein pragmatischer Poet. Der The show must go on. Ich meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Es war so klar, dass die sich jetzt wieder als Redelsführerin aufspielt. Du, der Professor wurde gerade erschossen. Ja, du hast recht. Die Kaltschnäuzigkeit dieser Frau ist wirklich grenzenlos. Es tut mir sehr leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass auf Professor Sebas Dorschmalzhausen geschossen wurde. Und unmittelbar nach Eintritt eines vermutlich kleinkalibrigen Projektils in den Brustraum durch einen traumatischen Hämototorax der Tod eingetreten ist. Vor 4 Minuten also, um 16.32 Uhr. Vom Winkel der Projektileintrittswunde ausgehend, wurde vermutlich von der Galerie aus auf ihn geschossen. Das meine Einschätzung als studierte Forensikerin. Das meine Einschätzung als studierte und habilitierte Forensikerin. Habilitiert? Mit 38? 37, Geburtstag im März. Wie es aussieht, hat jemand die Tür der Halle von außen verriegelt. Der Hausmeister arbeitet daran, die Fenster zu öffnen. Also, ich habe einen Namen. Feuerwehr und Polizei sind benachrichtigt. Ich bitte Sie, zivilisiert zu bleiben und die Ruhe zu bewahren. Die Ruhe bewahren? Es ist ein Mörder unter uns! Ja, aber wir können außer mit Ruhe und konstruktiver Kooperation nichts an der Situation ändern. Und hätte der Mörder es auf jemand außer dem Professor abgesehen, dann wären wir vermutlich alle längst tot. Ja, er hätte uns alle mit einer kleinkalibrigen Waffe erschossen. Wacht auf! Wacht doch endlich auf! Wenn das kein Weckruf ist, was dann? Wir werden alle sterben! Kann nicht endlich mal jemand Lene rausbringen? Das geht leider nicht. Die Tür ist verriegelt. Ach ja. Ha! Der Kongress ist natürlich, das brauche ich wohl nicht zu erwähnen, hiermit abgesagt. Ich bitte euch, sich bis die Behörden eintreffen, ruhig zu verhalten. Nein! Seit 125 Jahren ist kein Kongress ausgefallen. Nicht mal der Erste und der Zweite Weltkrieg haben das verhindert. Beziehungsweise gerade die nicht. Denn wie der Professor sagen würde, gestorben wird immer. Er war ein Profi, ein Vollblut-Thanatologe. Und gerade in Situationen wie diesen können wir doch beweisen, dass wir nicht bloß eine theoretische, sondern eine praktische, die urpraktischste aller transcurrikulären humanistischen Studienfelder mit ergänzender Praxisseite sind, die es, die Schweiz ausgenommen, im deutschsprachigen Raum gibt. Wir Thanatologen können uns nicht, wenn der Tod in unser Leben tritt, lähmen lassen. Der Aufbau der Gesellschaft war das Lebenswerk des Professors. Erweisen wir ihm die Ehre, hier weiterzumachen. Wer ist der Typ? Das ist der Assistent vom Professor, Wulfi. Während wir auf die Behörden warten, lassen Sie uns mit dem Kongress dieses Lebenswerk ehren. Die Bestattungskultur muss in Zeiten der allerorten angestrebten Verschleierung des Todes Gesicht zeigen. Thanatologie als Wertesystem, Seite 632, ganz unten. Liebe Kollegen, diskutiert weiter. Liebe Trauerviolinisten, spielt. Liebe Fachjournalisten, schreibt, als gäbe es kein Morgen. Liebe Studenten, kocht Kaffee und helft beim Buffet. Wir sind Thanatologen. Lassen Sie uns thanatologisieren. Sind Sie denn verrückt? Unter uns gibt es einen Mörder! Entschuldigen Sie, dass ich mich zu Wort melde. Mein Name ist Leopold Salans-Wagner. Sie kennen mich sicher von meinem letzten Album Kaninchen, Hüpf, Küken, Schlüpf, Arrangement für Punkband ohne Mitglieder. Ich gebe Lene in dieser Hinsicht recht. Opportunist! Nach dem Mundsprecher! Wir sollten etwas unternehmen. Ich würde vorschlagen, dass wir uns in Gruppen aufteilen. Eine Gruppe arbeitet daran, mit dem Hausmeister die Eingangstür zu entriegeln. Und eine Gruppe kümmert sich darum, dass hier alles möglichst gesittet zugeht, wozu der Fortgang des Kongresses tatsächlich beitragen kann. Eine Gruppe könnte nach einem funktionierenden Drucker suchen. Und eine weitere Gruppe kümmert sich um die Aufklärung des Mordfalls. Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle? Mein Name ist Archibald Bartholdi Leopold Freiherr von Vargina. Okay, das müsst ihr jetzt aber hören. Schriftführer der Gilde der Trauerviolinisten. Hurra! Und ehrenamtlicher Kommissar. Hier meine Karte. Das ist ein Prospekt für die Seniorenakademie Wittenberge. Sehen Sie noch mal genauer hin. Ach, tatsächlich. Eine Visitenkarte. Ja? Nein, jetzt sind es zwei kleine Küken. Während Sie hier applaudiert haben wie die Schafe, habe ich bereits die Körpersprache aller Anwesenden gelesen und bin in dem Fall, den Fall des ermordeten Professors auf dem Thanatologie-Kongress taufe. Supertitel. Danke. Schon einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Meine Einsatzgruppe besteht aus Ihnen, Herr Saarlands-Wagner? Sicher nicht. Übrigens, Bertolt Brecht-Stadienknecht war eines der besten experimentellen Traueralben unserer Zeit. Was seid Sie scheinen zu wissen, was Sie tun? Herr Wulfhagen? Ja! Ja, ja, ja! Frau Kollwitz? Er hat mich vor von Oettingen gefragt. Und besonders Ihre Expertise, Franziska von Oettingen, wäre hilfreich. Selbstverständlich. Wie wir alle wissen, hatte der hochgeschätzte und hochdekorierte Professor nicht nur Freunde. Ich habe schon einen sich stetig weiter erhärtenden, wenn auch entwickelnden Verdacht, der im Augenblick noch ganz zart ist. Es ist ein Verdachtsküken, das sich mit seinem noch kleinen Schnäbelchen erst durch die harte Schale des Zweifels ans Licht des Tages arbeiten muss. Und wie bei jedem Ei, das von einer warmen Glucke bebrütet wird, hilft ihm eins am allerwenigsten. Die Einmischung der sogenannten Polizei und ihren in den Bunkern in Erdkernnähe auf ihren Thronen aus Menschenknochen sitzenden republikanischen Marionettenspielern. Marionettenspieler, raus! Ich weiß, dass ich mir der Verdächtige entlarven wird. Kraft der Deduktion meines messerscharfen Verstandes wird das Küken schlüpfen. Beziehungsweise die Eidechse. Sie verstehen, was ich meine. Hä? Endlich passiert hier mal was in diesem Saftladen. Ich mag es, wenn du positiv bist. Wie bitte? Beschissener Saftladen. Ja, sag ich doch. 4. Der Professor irrt durchs Afterlife. Hallo? Hallo? Hallo? Wo bin ich? Bin ich. Herr Wulfhagen? Was ist denn mein Papier? Wer spricht da? Maschinenelfen, wie können wir ihnen helfen? Wir sind die Maschinenelfen. Willkommen, Fremder! Gott! Habe ich mich erschreckt? Wer sind Sie? Die Namen der Maschinenelfen sind für euresgleichen unverständlich. Ich müsste vor Ihren Augen über viele Jahrtausende Zeit und Raum falten, damit du meinen Namen verstehst. Ich müsste ihn im Entstehen und Vergehen von Gebirgen, Flüssen und Meeren ausdrücken, ihn singen, tanzen, weben und Seiden malen. Ja, das wäre unpraktisch. Und deswegen habe ich mir einen Namen ausgesucht, den euresgleichen versteht. Der unter euresgleichen beliebt ist. Den schönsten Namen eurer Welt. Walter. Walter. Walter Kowalewski. Wo sind wir hier? Afterlife. Afterlife? Ja. Im Sinne von? Im Sinne von Afterlife, da wo man after dem Life ist. Herr Wulfhagen, Frau Kollwitz. Das ist jetzt wegen meinem Dienstjubiläum, ja? Eine Sektdusche hätte auch gereicht, also eine kleine Sekt. Der Tod ist wie ein Abendkleid, in das man nicht mehr hineinpasst, weil man über Weihnachten zu viel gegessen hat. Das ist nur ein Spruch, den ich immer mache. In Wahrheit weiß ich nichts über den Tod, weil ich nichts vom Leben weiß. Ich falte nur die Falten der Räume, die sich zu selbst entfaltenden Räumen falten. Glätten, auch manchmal. Aber das macht eher Bernd. Fragen? Ja. Ich verstehe, wenn Sie jetzt erstmal beeindruckt und sprachlos sind. Aber es warten noch andere. Das heißt, ich bin tot? Tot. Wie profan, wie simpel euer Denken. Binär. Also bin ich nicht tot? Also, streng genommen, schon. Sie sind tot. Glaube ich nicht. Glauben Sie mir, wenn ich vor Ihren Augen einen Tesserakt falte? Bitte sehr. Oh, wow. Verdammter Scheiß. Wow. Ich glaube, ich sollte Ihnen das Du anbieten. Das ist bei uns nämlich wie Sex haben. Wie bitte was? Ich zieh dich nur auf, Mann. Sorry, aber für diesen Blick lebe ich. Aber eigentlich stimmt es. Was? Machen wir weiter. Name? Sebersdorsch Malzhausen. Doppelname? Ja, meine Frau hieß Malzhausen. Du heißt Sebersdorsch und deine Frau Malzhausen und dann habt ihr euch für die Kombination Sebersdorsch-Malzhausen entschieden? Ja, warum? Ach, nur so. Das Letzte, woran du dich erinnerst? Ich lerne gerade Fahrradfahren auf dem Kiesweg vor unserem... Nein, ich graduiere zusammen mit Wulfhagen. Obwohl, ganz seltsam, es ist alles durcheinander oder nebeneinander, als hätte es nie eine Chronologie in meinem Leben gegeben. Es gibt keine Chronologie. Zeit ist nur eine Frage der Perspektive. Für euch Vorwärtsschreiter ist Zeit die Organisationsstruktur der Räume. Für uns Höherdimensionale liegt das Universum und alle seine Räume da als großes plastisches Ganzes. Alles ist schon passiert, wird noch oder wird nie passieren. Die Wirklichkeit ist ein großer flacher Stein ohne Mitte und ohne Ränder. Das wird dir das Afterlife noch zeigen. Komm. Heißt es wirklich Afterlife? Warum nicht? Ich finde, das klingt ein bisschen... Bisschen was? Ich will keinen Streit, aber es ist schon fast ein bisschen profan. Entschuldigung, wenn dir das Afterlife zu profan ist, aber wir machen das ja alles hier nicht erst seit gestern. Es gibt für alles einen guten Grund. Und welcher wäre das? In diesem Fall unser Sponsor. Wie ist es, tot zu sein? Das musst du mir sagen. Ja, überraschend sensorisch. Ich spüre etwas und dieses Etwas ist nichts. Und dieses Nichts ist etwas, ist ganz schwer zu beschreiben. Aber es fühlt sich auf eine Art natürlich an, wie atmen. Entschuldigung, bin ich kurz eingelegt. Wie bin ich gestorben? Das ist doch jetzt scheißegal. Ja, naja. Lass los, Mann. Mach den Kopf frei. Versteh das hier als Urlaub von allen Sorgen und Nöten, okay? Okay. Gut, es wird Zeit, dass du die Fresserin triffst. Die was? Die Fresserin. Wir legen dein Herz auf die Waage und gucken, ob es leichter ist als eine Feder. Wenn ja, alles gut. Wenn nicht, wirst du von der Fresserin bei lebendigem Leibe gefressen, verdaut, wieder ausgeschieden und wieder gefressen. Unvorstellbare Schmerzen bis in alle Ewigkeit. Hier entlang, bitte. Moment, was? Ich habe wirklich sehr wenig Zeit. Ich dachte, Zeit ist nur eine Frage der Perspektive. Du gehst mir langsam ein ganz itzig-bitzig kleines bisschen auf die Nerven. Okay, kann ich... Also, hast du irgendeinen Tipp für mich? Würde gerne, darf leider nicht helfen. Hieß es in dem Lied vorhin nicht, wie können wir Ihnen helfen? Ah ja, das muss ich mal ändern. Aber es reimt sich halt nicht so besonders viel auf Maschinenelfen. Wie wäre es mit, die nicht so gern helfen? Ja, stimmt. Das ist besser. Ich fasse es einfach nicht, dass ich tot bin. Ich dachte, du hast dich dein Leben lang mit dem Tod beschäftigt. Ja, aber ich habe auf eine Art nicht gedacht, dass... Wie soll ich sagen? Es klingt absurd, dass es mir passiert. Nähe auf abstrakter Ebene zu einem Thema zu suchen, ist eine typische Strategie, um es als konkretes Ereignis zu meiden. Die Offensive als Strategie der Flucht. Ja. Stimmt. Das ist gut. Ich sollte darüber schreiben. Mit dem Schreiben ist es jetzt vorbei. Sag meinen Namen! Was? Fünf. La Flûte des Flûtes. Es war tatsächlich eine Flöte. Der Fund in Serbien ist von unschätzbarem... Slowenien! Wert für in Musik genealogischen Aspekte Thanatologie aus... Liebe Einsatzgruppe, bevor ich Sie für meine Ermittlungsarbeit rekrutieren kann, benötige ich natürlich erst einmal absolute Sicherheit, dass keiner von Ihnen zum Komplott gehört. Bitte? Ein Komplott? Ganz richtig, Gritti. Ich habe allen Grund anzunehmen, dass der Täter nicht alleine operiert hat. Wissentlich oder unwissentlich war zumindest eine weitere Person beteiligt. Ich fasse es einfach nicht. Ich auch nicht. Wenn ich noch einmal das Wort Flöte höre, kacke ich aufs Buffet. Ach so, ich dachte, du meinst, dass wir hier weitermachen. Aber keine Sorge, liebe Deputierte. Ich traue niemandem von Ihnen die nötige Exzellenz zu, die es für... den König der Verbrechen benötigt. Gut, Beziehungsweise was? Es ist wie beim Puzzeln, wo man zunächst einmal die Eck, dann die Randteile und schließlich, sofern es ein Puzzle mit floralem Motiv ist, die unterschiedlichen Blütenfarben vor sich auslegt, um am Ende das Puzzle in wenigen Minuten radikal fertig zu puzzeln. Und bei einem Puzzle mit Schiff auf hoher See? Eck, Randteile, dann Segel, zuletzt das Meer. Ah, Augenblick, ich notiere mir das eben mal. Gerrit! Oh! Dass wir weitermachen, überrascht mich überhaupt nicht. Es braucht Rückgrat, um aufzuhören. Wie meinst du das? Aufhören haben wir nicht gelernt. Nein, aufhören kann hier keiner. Auch wenn alles, was man macht, hässlich ist, um jeden Preis weitermachen. Aufhören könne seine Kunst. Wie ist das eigentlich rausgekommen mit Bayerle? Mit der Nekrophilie? Naja, die Kollegen haben irgendwann angefangen, sich zu wundern. Der hat ja von nichts anderem geredet als Madenverwesung, forensische Odontologie, unser eingeschränktes und binäres Verständnis von Leben und Tod etc. Und wenn Sie mir jetzt kurz gestatten, Ihnen etwas vorzuspielen. Herr Saarlands Wagner, falls das Ihr wirklicher Name ist. Wie bitte? Ich... Also, interessant, wie Sie mit Druck umgehen. Wie gehe ich denn mit Druck um? Schlecht. Ich frage mich, warum. Hat man als experimenteller Trauermusiker nicht eine berufsbedingt hohe Stresstoleranz? Die Konkurrenz im Biz muss doch unendlich, unendlich hart sein. Sie verdächtigen doch nicht etwa mich. Jeder ist verdächtig und niemand ist verdächtig, wenn Sie verstehen, was ich meine. Nein, tue ich ehrlich gesagt nicht. Vortrefflich. Außerdem hat Bayerle übel gerochen, beziehungsweise regelrecht gestunken. Winderlich. Ja, die Flöte ist das prototypische Bestattungsinstrument, denn ihr tonales Spektrum... Nein, aufhören kann hier keiner. ...wurde dem menschlichen Wehklagen nachempfunden. Wo waren Sie zum Zeitpunkt der Tat? Ich war hier, wie wir alle. Als experimenteller Trauermusiker, der sich durch den toughen Jungle des Biz kämpfen muss, sollte man von Ihnen eigentlich etwas mehr Präzision erwarten dürfen. Erstens, niemand sagt Biz. Und zweitens, ich weiß langsam nicht, ob Sie wirklich mein Tätigkeitsfeld verstehen. Und drittens, wir waren alle die ganze Zeit hier, in der Turnhalle. Natürlich, natürlich, aber wo genau? Ich glaube, naja, irgendwo in der Mitte. So, Sie glauben also irgendwo in der Mitte? Ja. Inmitten einer Sie von der Aufmerksamkeit der Menschenmasse effektiv abschirmender Menschenmasse. Also, gibt es dafür Zeugen? Ja, oder nein, ich weiß es nicht. Ich habe überhaupt keinen Grund, den Professor zu ermorden. Ich kannte ihn nicht mal, wirklich. Entschuldigen, dass ich mich einmische, aber ich habe vorhin gehört, wie er sich missgünstig über den Professor geäußert hat. Auch wenn alles, was man macht, hässlich ist, um jeden Preis weitermachen. Naja, und dann natürlich die Sache mit Dr. Kleinhoffs Leiche. Was? Das wusstest du nicht? Die haben Bayerle in Flagranti erwischt. Schwanz bis zur Sacknaht in Dr. Kleinhoffs blau-schwarzer Leiche. Kleinhoff? Ja, hat ihren Körper der Forschung gespendet. Unglaublich. Ich kannte Dr. Kleinhoff. Sie war meine Doktormutter. Du, ich hatte 6 Semester forensische Entomologie bei ihr. Ich war ein bisschen verliebt in sie. Ich auch. Totale Füchse. Er sagte, so relevant, wie alle denken, ist er schon lange nicht mehr. Und, ach ja, dass er Student beim Professor war. Interessant, wirklich interessant. Sie kannten ihn also nicht. Er war mein Dozent, ja. Ich meine, als Menschen, privat. Entschuldigung, dass ich mich einmische. Aber habe ich Sie nicht letztes Jahr auf Sebersdorschmalzhausen Hausparty gesehen? Was haben Sie gegen mich? Nichts. Ich finde Sie einfach nur unsympathisch. Danke. Ich meine, mit dem Gesicht könnten Sie definitiv ein Mörder sein. Diese engstehenden Augen, diese beinahe tierische Verzweiflung. Okay. Schon Ihr Schweiß riecht verbrecherisch nach Katzenpisse und Depression. Jetzt rechts. Kurios, dieser Ausbruch, gar nicht Ihre Art. Was zischen Sie jetzt so höhnisch? Ich lächle Sie an. Ja. Oh, okay. Auf jeden Fall, dass ich mich missgünstig über den Professor geäußert habe, das ist ein ziemlich schwaches Motiv, um ihn zu erschießen. Ja, das traue ich Ihnen auch gar nicht zu. Gut, dann kann... Bitte? Zumindest nicht alleine. Der Täter muss ein kriminelles Meistergehirn sein, wenn er nicht nur den Schneid, sondern auch die Kompetenzen besitzt, um den Professor vor versammelter Kollegenschaft zu erschießen, während alle Augen auf ihn gerichtet sind. Frau von Oertingen? Ja? Sie, hochgeschätzte Kollegin, sind natürlich über jeden Zweifel erhaben. Außerdem haben wir uns zum Tatzeitpunkt gemeinsam über Frau Kollwitz' Stuttgart-Stipendium lustig gemacht. Trotzdem kann ich Sie als Mittäterin nicht ausschließen. Bitte? Ich habe überhaupt kein Motiv. Na, wirklich? Sie reden trotz eines beeindruckenden Curriculums von nichts anderem als von Frau Kollwitz. Also, Könnte es nicht sein, dass Professor Sebersdorf-Schmalzhausen Frau Kollwitz Ihnen für seine anstehende Nachfolge vorgezogen hat? Was? Niemand wusste davon. Der Professor hat es mir im Vertrauen gesagt. Ich wusste es nicht. Es war ein Schuss ins Blaue. Aber offenbar befand sich exakt dort im Blauen ein großer, saftiger Topf mit Sülze. Er hat ins Blaue geschossen und einen Topf mit Sülze getroffen? Der Professor hat mich für seine Nachfolge vorgeschlagen? Ja, kann sein, dass das ein weiterer Grund ist, warum ich Sabine hasse. Du hasst mich? Sabinchen, nimm mir das nicht zu Herzen. Du bist so eine gute, liebe... Halt jetzt mal das Maul, Gritti! Ja, ich hasse dich. Ich hasse dich wie die Pest. Seit dem ersten Tag. Weil du dir einfach keine Mühe gibst und es dir trotzdem alles gelingt. Ich kämpfe jeden Tag. Ich stehe seit Jahren um 4:30 auf, obwohl ich vom zirkadianischen Rhythmus her eigentlich eine Eule bin. Mir fallen die Haare aus. Ich habe seit 5 Jahren keine Spirale mehr, weil es einfach keinen Grund dafür gibt. Das macht mich irgendwie froh und stolz. Aber ist das etwa ein hinlänglicher Grund, um den Professor umzubringen? Sie ist der Teufel! Aufhören könne seine Kunst. Hast du schon mal... Was? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Ich meine, nee, vergiss es. Nein, sag. Na, wie das wohl wäre. Also, nur so, wie man darüber nachdenkt, ob man jetzt jemanden umbringen könnte. Oder ob man in der Lage wäre, einen Löffel Scheiße zu essen. Wenn, sagen wir mal, die Gestapo sonst deine Eltern erschießen würde. Weißt du, worüber man eben so nachdenkt? Das, aber es soll jetzt nicht irgendwie... Nein, ich verstehe schon. Es gibt halt so ein... Ein neugieriges Zipfelchen im Gehirn? Ja, genau. Den haben wir doch alle, den Zipfel. Deswegen sind wir doch ein Wissenschaftler. Ja. Und geht es darum nicht bei diesem Kongress, dass nicht alle gesellschaftlichen Normen gezwungenermaßen, naja, gut sind, dass man an der gesellschaftlichen Aussage zur Textur der Realität arbeiten und auch kreativ arbeiten sollte? Klar. Weil Normen kulturell und als solches permutierbar sind. Also, wenn ich ehrlich bin, dann habe ich mir das... Zumuluk, also vielleicht, weißt du, Dings, Piff, Paff, weißt schon. Entschuldigung, wir sind hier gerade mitten im Gespräch. Entschuldigen Sie meinen Kommilitonen. Er hat eine seltene Form von Autismus. Alter, das war Beiersdorf, der Assistent vom Dekan. Wo waren wir? In einem wichtigen Gespräch. Also, akademisch gesehen. Absolut und ausschließlich akademisch. Puh, bin ich froh, dass das raus ist. Ich auch. Lass uns mal gucken, ob wir was zu trinken finden. Haben nicht gesagt, dass es diesmal keinen Ausschank gibt? Ach, das glaubst du doch selbst nicht. Ach. Auf dem Thanatologie-Kongress. Ich weiß, wo Malzhausen seinen Notschluck verschluckt hat. Was ist denn mit all den anderen hier? Hunderte könnten es getan haben. Der da zum Beispiel, der sieht doch total verdächtig aus. Junger, Mann? Hazy, Popeyzy. Wie heißen Sie? Nikita. Nachname? Cobra. Herr Cobra, wo waren Sie zum Zeitpunkt des Mordes? Mord? Menschenwelpe, mordunfähig. Wie können Sie ihn jetzt so einfach ausschließen? Gerötete Konjunktiva und Sklera, ein gesteigertes Kommunikationsbedürfnis, muköser Speichelfluss, eine sprunghafte und dissoziative Kognition und das T-Shirt einer unerfolgreichen schwedischen Grindcore-Band. Dieser junge Mensch ist tief in den nebligen Tälern der heiligen Marie Johanna unterwegs. Wirklich beeindruckend. Sie haben mit Ihren detektivischen Fähigkeiten einen Kiffer in der Bevölkerung ausmachen können. Ich sehe mehr, als Sie denken. Haben Sie schon mal überlegt, ob nicht vielleicht der Bonk Fratzberg unter Umständen? Ich meine, wenn ich er wäre, dann? Liebe zukünftige Stuttgarterin, Bronk Fratzberg habe ich natürlich sofort ausgeschlossen. Warum? Er ist als Täter doch viel zu offensichtlich. Sie alle scheinen immer noch nicht zu verstehen, was Mord für eine Leistung ist. Zivilisatorisch gesehen, aber auch intellektuell. Lassen Sie mich erklären. Hier, Neid, Lust, Rache, kein Buch ist ein guter Adel. Würgen, erzwingen, erschlagen und erstechen. Der Mord ist der König der Verbrechen. Hier, Neid, Lust, Rache, soll ich meines Bruders Hüter sein. Würgen, erzwingen, erschlagen und erstechen. Der Mord ist der König der Verbrechen. Ich wollte meine Schwester rächen. Ich ging rüber und sah nach dem Rechten. Es war ein Sportunfall, wir waren beim Fechten. Es wurde mir befohlen von höheren Mächten. Still leben, beschützen, mich wehren. Verloren, betrogen, ausschalten, zerlegen, zerschneiden, verscharren, Keime, die auf Leben und Tod, auf Glück und auf Not, auf Gier und Verzicht, auf Schatten und Licht. Wo waren Sie als? Da hinten weg! Was ist das an Ihrem Hals? Ach, das weg, du's weg! Was ist das in Ihrer Hand? Nur ein blutiger Stein! Was trinken Sie, wenn Sie morden? Meistens Bier, manchmal Wein. Ah, verdammt, reingefallen. Mord ist der König der Verbrechen. Und ich bin hier, um das Unrecht zu rächen. Ich meine, wenn wir jemals gelernt hätten, aufzuhören, dann wäre der Tod doch nicht so ein Riesenthema für uns. Es ist viel einfacher, einem Irrtum umfangreich hinterherzuarbeiten, als für einen Moment ehrlich zu sein und zu sagen, in dem Ganzen gibt es vielleicht einen Fehler. Vielleicht war der Fehler zu Anfang ganz klein, aber alles, was auf ihm aufbaut, steht wackelig da. Wie ein Hochhaus auf sandigem Fundament. Wie meinst du das? Passiert hier drin nicht dasselbe, was wir da draußen in der Gesellschaft beklagen? Niemand von uns interessiert sich doch wirklich für den Tod. Und wir sind überhaupt nicht in der Lage, ihm ein Gesicht zu geben. Er ist unter all dem Diskursgeröll für uns doch nur noch verschütteter als für die anderen. Je mehr wir reden, desto weiter entfernen wir uns von ihm. Wir halten ihn uns so regelrecht fern. Dabei spricht er doch am stärksten, wenn man schweigt. Er ist grammatiklos und erdig, gelassen, konturlos und geduldig. Das absolute Gegenteil von all dem hier. Wir haben nur machen und weitermachen gelernt, festhalten. Und während wir das tun, übersehen wir die große Chance im Loslassen. Wenn wir erkennen, dass wir mit dem Tod nichts zu verlieren haben, dass er nichts Fremdes ist, dass er zu uns, nein, dass er uns gehört, dann ist er wunderschön. Das letzte große Abenteuer in einer voll kartografierten Welt. Und wenn wir den Mut haben, mit ihm in Kontakt zu kommen, dann haben wir den Mut zu allem. Ich muss dir etwas sagen. Seit längerem denke ich darüber nach, ob wir... Wie soll ich? Ich sag's einfach. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich suche händeringend nach einem Drucker. Was? Am besten ein Farbdrucker. Ich habe einige Torten- und Säulencharts in meiner Bewerbung und die sind in Grauskala nur extrem mühsam adäquat zu interpretieren. Ich will nicht, dass das der erste Eindruck ist, den die von mir haben. Der hat wahrscheinlich keinen Zugang zu einem Farbdrucker. Piss dich, du Arschloch! Ein einfaches, ich habe leider keinen Drucker zur Hand, der hätte auch gereicht. Meine Fresse, was sind hier für Leute unterwegs? Der Bodensatz vom Abschaum. Was wolltest du sagen? Ich, ach, egal. Oh, liebe ZuhörerInnen, ich glaube, meine Flöte ist, wie sagt man noch gleich, kaputt. Die Puzzleteile beginnen sich langsam zusammenzufügen. Es wird Zeit, das Fixierspray bereitzustellen. Bald schon wird das Puzzle auf einem Bogen Karton aufgezogen, über dem Sofa im Hobbykeller hängen, wo bereits nach wenigen Wochen einzelne Teile aus ihm herausfallen werden, die man dann in eine kleine Schale neben dem Kühlschrank legen wird, mit dem Vorsatz, sie demnächst wieder einzusetzen, was aber niemals, niemals geschehen wird. 6. Die Fresserin. Lackkratzer im Wagen vom ach so geliebten Kollegen auf all deinen Wegen. Die Fresserin weiß Bescheid. Doch genug, nicht zur Bundestagswahl. Oder oh je, Kreuz bei der AfD. Finger Bei Sonne ein Engel und ein Teufel, bei Regen auf all deinen Wegen. Die Fresse weiß Bescheid. Die Fresserin, Verkesserin. Die Wächterin, Verkesserin. Der lange Arm, der lange Arm. Soll heißen der Traum der universalen Balance. In Spain and in France. Ja, was? Ich meine, komm Leute, was heißt der Balance? Balance. Resonanz! Reißen wir mal bitte zusammen. Trotz des schmutzigen Reims, sie ist Güte für den Keim und Keim für die Blüte. Hallo? Was, was muss ich tun? Leg dein Herz auf die Waage, tritt einen Schritt zurück und sag, mit welcher Geschichte wirst du dich unwiderruflich und für alle Zeiten in das Universum eingeschrieben haben? Also, erstmal möchte ich sagen, ich habe immer recycelt, auch als noch niemand recycelt hat. Und ja, es gibt, glaube ich, nicht viel, was ich mir vorwerfen müsste. Ich habe im Großen und Ganzen ein aufrechtes Leben geführt. Ich war eigentlich immer gut zu meinen Mitmenschen. Was fällt mir da ein? Ja, ich war nicht immer ganz fair zu Wulfhagen. Das kann man schon sagen. Streng genommen hat er seit 2009 keinen Urlaub mehr gehabt. Aber ich meine, er ist halt so ein Overachiever. Ich hatte immer den Eindruck, dass ich ihm einen Gefallen tue, wenn ich ihn gesattelt lasse, damit ich ihn sofort reiten kann, wenn nötig. Sie verstehen? Ja, Sie verstehen. Ja, das war's, glaube ich, schon. Ah ja, Sabine Kollwitz und Franziska Oetting. Ich habe immer große Freude daran gehabt, die beiden gegeneinander auszuspielen. Das war so ein bisschen mein Projekt die letzten 10 Jahre. Deswegen habe ich auch Sabine Kollwitz zu meiner Nachfolgerin ernannt, weil der Streit so ein bisschen lahm lief in letzter Zeit. Ich glaube, das war nicht ganz astrein. Und ja, dann Studenten, die ich nicht mochte, habe ich gelegentlich in meiner Sprechstunde falsch informiert, um sie dann im Examen durchfallen zu lassen. Mit dem Salans Wagner habe ich das 3-mal gemacht. Und ich weiß eigentlich überhaupt nichts über den Tod. Alles hat mich immer nur noch mehr verwirrt, immer nur noch weiter verwirrt. Meine Souveränität ist, ja, eigentlich unecht. War das alles? Ja, alles würde ich sagen. Oder Moment. Bei Lanz habe ich, wenn ich ehrlich bin, nur Scheiße geredet. Weil ich die Dinge, die Wulfhagen für mich geschrieben hat, im Hotelzimmer vergessen habe. Einmal habe ich 2 Schimpansen als Brautpaar verkleidet und sie gegeneinander bis zum Tod kämpfen lassen. Ich hatte damals ein klitzekleines Kokainproblemchen. Ach ja, und dann die Sache mit dem Sicherheitsbetrug. Mir war nicht klar, dass zu dem Zeitpunkt des Brandes auch noch Menschen an dem Gebäude waren. Als Student habe ich für kurze Zeit einen illegalen Rasenwettkampf angeleitet. 1999 war ich auf Sexualaufenthalt. Kurz vor und kurz nach dem Tod. Ein Knochen und 100 Hunde, und du hast keine ruhige Stunde. Ich meine, Herr Wulfhagen hat doch ein eindeutiges Motiv. Warum nehmen Sie nicht mal den unter die Lupe? Bitte, bitte was? So wie der Professor mit dem umgesprungen ist. Interessant. Der Professor, der war immer sehr gut zu mir. Einmal hat er Wulfhagen, der immerhin selbst zweifacher Doktor ist, auf der Weihnachtsfeier mitten in seiner Ansprache die Hose runtergezogen. Danach hieß er hier im Institut 3 Jahre lang nur Wurmi Kurzhagen. Das war ein... Und übrigens auch sehr lustiger Witz. Und der Professor ist mein Augenlicht, mein Tor zur Welt, mein Eiffelturm in der Schneekugel. Ich meine, sind nicht die Menschen, die jemandem am nächsten stehen, am verdächtigsten? Sehen Sie das hier? Ich trage Fliege, obwohl ich eine massive Tweet-Allergie habe. Ja, einfach nur, weil der Professor diesen Trend gestiftet hat. Wo bitte schon hat der jemals diesen Trend gestiftet? In meinem Leben! Ja, der Professor hat mir quasi alles bedeutet. Deswegen muss es auch sehr wehgetan haben, dass du ihm immer scheißegal warst. Dass er sich mit dir den Arsch abwischt. Dass er eine internationale Karriere hatte, weil er dich leergesaugt hat wie eine Vampirfledermaus ein von der Herde abgekommenes Bisonkalb. Das ist so nicht wahr. Das ist wahr. Und was auch wahr ist... Also, ich finde es langsam verdächtig, wie du, Sabine, hier die ganze Zeit nur das Augenmerk auf andere lenken willst. Bitte? Lass uns doch mal kurz über dich sprechen. Deine Affäre mit Sebastian Schmalzhausen. Oder wie du ihn genannt hast, wenn ich mich richtig erinnere. Sebi oder Sebilein oder Sebi-Baby mit dem spitzen Säbli. Wann wart ihr noch mal zusammen? War das nicht kurz vor dem mysteriösen Ableben seiner Frau? Interessant. Also, ich weiß nicht, was das jetzt mit dem hier... Alles... Warum sollte ich jemanden umbringen, der mich zu seinem Nachfolger machen will? Das wusstest du doch bis eben überhaupt nicht. Für dich war ja immer nur die Affäre, die mich dir akademisch vorgezogen hat. Interessant, wirklich, wirklich interessant. Ein starker Karrieretrieb, vor allem wenn das ganze Leben von ihm durchseucht wird, ist, denke ich, auch ein ganz passables Motiv, Frau von Oettingen. Ich weiß nicht, ob Sie als Experimentalmusiker für das Thema Karriere unbedingt Experte sind. Ich habe in meiner Branche einige Erfolge. Mit Branche meinen Sie Taxifahren und Kellnern und mit Erfolge Trinkgeld? Hasenklein, Flugbahnfein läuft in fast jeder österreichischen Arztpraxis. Und ich habe für im Botanischen Garten mit unentdecktem Hirntumor den Nachwuchspreis des Landes Rheinland-Pfalz bekommen. Ich kann schon verstehen, warum Frau Kollwitz Sie verabscheut. Frau Kollwitz verabscheut mich nicht, sie bewundert mich. Schleider-Dörle könnte es gewesen sein. Interessant. Bitte? Der Professor hat Flöten gehasst. Jeder hasst Flöten. Was? Das alles hier führt zu nichts. Die Wahrheit ist doch, jeder hier hat Sebastian Schmalzhausen mit einem Stück seines Herzens verachtet. Das ist eine Lüge. Ich nehme sie sofort zurück. Ein Scheiß werde ich tun. Er war ein Narzisst, wie alle hier. Und nur der Größte unter ihnen kann ihr König sein. Dann müsstest du eigentlich diesen Job machen. Werde ich auch früher oder später. Und dir würde ich mal empfehlen, schon mal kochen und bügeln zu lernen, damit der Nächste, dem du einen fetzten Karriere zu verdanken hast, nicht so schnell die Lust an dir verliert, wie Sebastian Schmalzhausen. Jetzt komm mal wirklich, das hört wirklich keiner. Hör dir das nicht an, Sabinchen. Du bist eine großartige, warme und liebe... Halt jetzt endlich mal das Maul, Grit. Du hast recht. Ich rede immer so viel, wenn ich aufgeregt bin. Und hör endlich auf, mir recht zu geben. Natürlich, sofort. Vielleicht ist ja auch Grit der Mörder. Sie hat zumindest schon mal keine Seele. Lass Grit aus dem Spiel! Grit ist das einzig Gute in dieser abgeschmackten Welt! Interessant. Interessant und hervorragend. Acht. Derweil hinter der Bühne. Prost. Auf alles, was kommt. Ja, vor allem auf den Mut. Den Mut zu neuen Wegen? Zur Freiheit im Denken. Wie das Blut glitzert. Es glitzert so, soll ich sagen, auf eine Art, ist es wirklich schön. Ja, es ist wunderschön. Das Leben ist eine empfindliche Pflanze. Hm. Der Hauch oder die Seele oder wie auch immer man das nennen will, es ist immer noch da. Es schwebt über den Körper, verstäubt sich langsam. Ich kann es regelrecht auf der Haut spüren. Ja, es ist magisch. Der Übergang hat keine klare Kontur, wie immer alle glauben. Ja. Vor einer Stunde war es noch der Chef vom Ganzen und jetzt ist er völlig wehrlos. Das ist schon verrückt. Hast du ihn gut gekannt? Nein, ich war 2-3 Mal auf dem Kongress mit ihm. Du? Nein. Du, also, du darfst zuerst. Nein, nein, bitte. Nee, ich lasse dir den Vortritt. Vielleicht fassen wir ihn erstmal nur an. Ich meine, das ist ja kein Verbrechen. Ich, also, ja. Machen wir es auf 3, okay? Okay. 1, 2, 3. Okay. Das war ja schon der erste Schritt. Ja. Ich meine, jetzt können wir ja auch eigentlich. Oder? Du meinst? Ich werte das als ja. Die Deutung überlasse ich dir. Ich denke, du weißt, was ich meine. Also, wir verstehen uns. Sag du es mir. Wieder auf drei. Okay. Du zählst. Eins. Zwei. Drei. Stopp! Was? Ich bin verdeckter Ermittler für den Verfassungsschutz. Sonderabteilung Necro 69. Betrachte dich verhaftet, du widerliche Drecksau. Du bist vom Verfassungsschutz? Ja. Verdammt, verdammt, verdammt, ich auch. Alles, was du sagst, kann und wird. Was? Ja, hier mein Ausweis, Necro 666. Nein. Ich glaube, wir sollten uns vielleicht die Hosen wieder anziehen. Ja. Ich weiß nicht, wie wir denen das von der Einsatzleitung erklären sollen. Ja, das wird, Wo er jetzt wohl ist? Wer? Der Professor. 9. Sakrament. Und einmal habe ich von Frau Kollwitz einen Kugelschreiber eingesteckt. Extra. Es war ein guter Kugelschreiber. Nicht teuer, aber er hat einfach hervorragend geschrieben. Und ich wollte ihn für mich. Ich glaube, ja, das war's. Ich meine, wo viel Schatten ist, ist auch viel Licht. Sagt man das nicht so? Gut, und was passiert jetzt? Dein Herz ist schwer. Das war wirklich alles, ich schwöre. Hast du mich erschreckt? Papa, diese modernen Böden haben so gut wie keinen Trittschall. Was passiert jetzt? Warte mal, ich schaue mir mal die Waage an und... Oh. Was heißt oh? Heißt oh gut? Lass es mich so ausdrücken. Nein. Und jetzt? Hast du alles erzählt? Ja, also ja, ja. Wirklich? Ja. Ich will dir kurz was zeigen. Ey, Walter, ohne Scheiß. Wir haben heute noch 7 oder 8 Vitamine. 5 Minuten, Jungs. Eine Frage. Was denkst du, was gerade an dem Ort passiert, den du zurückgelassen hast? Wahrscheinlich feierliche Andacht im kleinen Kreis. So 300 bis 400 meiner engsten Freunde und Bewunderer. Der Dekan, die Bundeskulturministerin, Markus Lanz, gemeinsames Singen und Gedenken, Stuhlkreis, Kerzen, sicher auch einige Tränen. Ich meine, ich war sehr beliebt. Warte. Schau selbst. Meine Güte, ist das Schneider-Dörle? Ja. Er ist blutüberströmt. Den Rothschild hat ihm die Nasenspitze abgebissen. Oh, der Bürgermeister von Bremen hat einem Erstsemester beide Arme gebrochen. Tja, mit dem muss man rechnen. Wie konnte das so schnell eskalieren? Das sind die Energien, die du zurückgelassen hast. Könnte man nicht auch sagen, dass ich es war, der das alles in Balance gehalten hat? Was ist das für eine Art der Balance, wenn sofort alles zusammenbricht? Naja. Es ist keine. Das ist dein Vermächtnis. Ein Haufen von Menschen, die sich ineinander verbeißen. Um am Ende genauso hier zu stehen wie du. Mit schwerem Herzen. Um für alle Ewigkeit gefressen, verdaut, gefressen zu werden. Es tut. So leid. Ja, es tut dir leid. Für dich. Nur eine Träne, die du nicht für dich selbst weinst, reicht schon aus, um die Waage zum Ausschlagen zu bringen. Mach dein Herz leicht, Sebastian Malte. Ich kann nicht. Ich es mir das letzte große, einzig bedeutende Geheimnis. Hunger. Okay. Okay, ich bin bereit. Das letzte große Geheimnis ist... Augenblick. Würdest du bitte in diese Richtung sprechen? Was? Was? Oh, ja, okay. Das letzte große Geheimnis ist... Warte, Augenblick, noch ein Minütchen. Ich gebe dir das Gros. 10. Klimax. Ich weiß, dass hier jemand einen Drucker hat oder Zugang zu einem Drucker hat und es mir verheimlicht. Mach die Augen auf, wir werden alle sterben. Ich bin vollgepumpt mit Cortison, um nicht an dieser Fliege zu versterben. Was passiert? Das ist die Götterdämmerung. Drucker! Ich werde diese Nachfolge vom Gericht anfechten! Ihr Beitrag zum Todesbegriff in der deutschen Thanatologie ist total unfundiert. Wenn ich heute Abend diesen Preis gewinne, dann werde ich genau wissen, wer hier Freund und wer hier Feind kontemporärer Experimentalmusik ist. Das muss doch jemand hören. Bitte hört das niemand. Hört das denn bitte wirklich niemand? Setz endlich mal die Fresse. Vielleicht hören wir das ja, aber vielleicht haben wir nicht den geistigen Entwicklungsstand eines Fünfjährigen. Okay. Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Ja, es ist wunderschön. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Plötzliche Stille. Meine Damen, meine Herren. Ich bedauere es, dieses sicherlich wohltuende Equilibrium so abrupt unterbrechen zu müssen, aber zum einen bin ich um Ihre Sicherheit besorgt und zum anderen, und viel wichtiger, meine Ermittlungen sind abgeschlossen. Es ist an der Zeit, den Mörder zu entlarven. Beziehungsweise, der Mörder wird sich Ihnen in wenigen Momenten selbst entlarven. Ich fasse es einfach nicht, dass du die Kamera nicht aufgeladen hast. Wir merken uns das einfach ganz genau, mein Schatz. Elf beziehungsweise Antiklimax. Meine Damen und Herren, ich werde Ihnen nun Kraft meiner Gott- und vor allem Geheimbund verliehenen Pflichten das Ergebnis meiner Detektivarbeit präsentieren. An dieser Stelle möchte ich mich nur ganz kurz einmal herzlich bei meinen Ermittlungskräften bedanken, ohne die all das nicht möglich und wesentlich weniger unterhaltsam gewesen wäre. Kleiner Applaus für Herrn Salans Wagner, Dr. Dr. Wulfhagen, Frau von Oettingen, Frau Kollwitz und auf eine Art und Weise auch Grit... Grüttner Griebelsbach von Meiningen. Ohne die ich... in diesem einem meiner wohl bedeutendsten und zugleich herausforderndsten Fälle nicht erreichen hätte können, was am Ende dieses Abends erreicht worden sein wird. Kommen wir also zur Sache. Denn wie ein heißer Pudding ist die Aufklärung eines Mordmysteriums etwas, das man nicht zu lange auf dem Fenstersims stehen lassen sollte, damit sich keine widerliche Haut auf dem kältesensiblen Dessert bildet. Oder, und schlimmer, die gemeine Fruchtfliege bis zu 400 Eier pro Weibchen in die Oberfläche der schnell angehrenden Süßspeise legt. Bin ich das? Oder sind seine Bilder so ein bisschen off? Liebe Einsatzgruppe, kommen Sie doch bitte zu mir. Sie waren, wie Sie vielleicht schon geahnt haben, keineswegs eine Einsatzgruppe, sondern die Gruppe der engeren Verdächtigen. Der Mörder, verehrtes Publikum, steht also hier oben. Herr Salans Wagner. Bitte? Ich hab's gewusst. Sie haben den Professor für seinen Erfolg verachtet. Dafür muss man kein Hellseher sein. Ihre Erfolglosigkeit und die mit ihr einhergehende gollumartige Missgunst ist Ihnen in Gesicht, Haltung und Kleidung eingeschrieben. Ich habe Ihre Körpersprache eingehend analysiert und festgestellt, dass Sie Ticks und Züge von Sebastor Schmalzhausen übernommen haben. Trotz Ihrer gegenteiligen Behauptung, der Professor stand Ihnen einmal sehr nah, war wahrscheinlich lange Ihr Mentor und Sie haben ihm vertraut. Sind Sie wegen ihm nicht auch den Weg in die experimentelle Trauermusik gegangen? Er hat mir immer gesagt, das sei eine Zukunftsfachrichtung. Das verdammte Arschloch. Erst spät haben sie herausgefunden, dass er nicht das geringste Interesse daran hatte, sie zu fördern. Nein, er wollte sie klein halten, wie alle, die ihm akademisch nahestanden. Ich habe ja sofort gewusst, dass er der Mörder ist. Aber ihr Belastungszeuge, der ihre despektierlichen Äußerungen über den Professor zufällig mit angehört hat, ist gleichzeitig auch ihr Entlastungszeuge, denn... Wie sollen Sie, wenn Sie während des Vortrages, währenddessen der Professor erschossen wurde, ohne dass er Sie eindeutig als Täter benennen könnte? Außerdem sind Sie nicht annähernd Manns genug. Nein, Sie sind unschuldig. Verdammt! Frau Kollwitz, Ihre unerfüllte Liebe zu Sebastor Schmalzhausen, katalysiert mit dem Frust über Ihre so unfassbar unerfolgreich verlaufende Karriere, Hallo? Bei der Ihnen der Professor nicht nur nicht half, sondern Sie scheinbar sogar hinderte. Ein hübsches Motiv. Also war sie jetzt. Allerdings folgte Ihnen Grit auf Schritt und Tritt. Und wenn ich heute Abend eins gelernt habe, dann, dass Grit intellektuell überhaupt nicht in der Lage ist, um eine komplexe Vertuschung aufrechtzuerhalten, ohne sich zu verquatschen. Stimmt. Auch Sie sind unschuldig. Frau von Oettingen, Sie wollten stets, was der Professor hatte. Nachdem Sie sich 10 Jahre lang mit jedem Blatt Ihrer Blüte darum bemüht haben und sich nichts für Sie bewegte, waren Sie voller Zorn. Und Ihr Zorn bedarf einer eigenen Kategorie. Superzorn. Oder Zorn 2.0, sich morgens gleich schön mal als erstes den Kopf stoßen, Zorn. Allerdings ist Ihr großes Motiv, der unbedingte Wille zur Karriere, auch das, was Sie in diesem Fall weniger verdächtig macht. Die Sie fütternde Hand würde Sie nicht anzünden. Dafür haben Sie viel zu lange geleckt. Herr Wulfhagen, Sie waren die vergangenen 20 Jahre die rechte und die linke Hand des Professors. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass Sie ihm Ihr Leben und Ihre Karriere geschenkt haben. Und sie entlastet die Fliege. Ihre Allergie hat ihre Augen und Hände völlig zuschwellen lassen. So hätten sie unmöglich eine kleinkalibrige Waffe abfeuern können. Okay, wer war's dann? Jeder einzelne von ihnen hätte ein Motiv gehabt, den Professor zu ermorden. Denn jeder einzelne hat ihn gehasst. Offensiv oder defensiv, um weiterzukommen oder um nicht gehindert zu werden. Er war der parabole Spiegel, der die Angst, die Missgunst, den Neid und die Geltungssucht innerhalb dieser Fakultät konzentriert auf ihre Mitglieder zurückgeworfen hat und das Feuer der niederen Motive am Schwelen hielt. Nicht nur für die Stimmung innerhalb der Thanatologie ist das prototypisch, nein, für die gesamte Universität, vielleicht das ganze Land. Das hier ist kein Kongress, der sich an zeitgemäßen Wahrheiten und höherem Sinn abarbeitet. Es ist ein Pulverfass, wie der Rest der sogenannten Postmoderne. Eine Heiß-Kalt-Dusche zwischen Kriecherei und Eitelkeit, bei dem das Argument des anderen nur dazu dient, das eigene zu fördern, zwischen Karrierewichtelei und Selbstausbeutung, zwischen Retardation auf hohem intellektuellen Niveau und simpelster, dekadenter Verdummung im Niederen. Schärpen und Tand, Flitter und Dünkel, wie ein Vorhang unser eigentliches Ziel verhängend. Denn die Emanzipation eines würdigen Lebens kann nur im Spiegel eines durchreflektierten Todes erfolgen. Die Frage danach, warum muss alles, das lebt, doch sterben? Und aus der Antwort darauf, einen tragenden Sinn für das Leben zu extrapolieren, ist vielleicht das große Ziel der Menschheit als Gattung und des Menschen als Einzelnen. Sie befanden sich den gesamten Abend in unmittelbarer Nähe zu dieser Frage. Und doch haben Sie die Zeit, in der Sie in dieser Turnhalle eingesperrt waren, lediglich genutzt, um ihren eigenen Arsch zu retten und mit dem Finger auf die anderen zu zeigen. Sogar in der unmittelbaren Nähe zum Tod externalisieren sie ihn. Liebe Thanatologen, Ihnen allen sage ich, shame on you. Nun, wie ich schon sagte, der Mörder war kein Einzeltäter. Er hat im Verbund gearbeitet. Mit anderen Menschen, die an einer Veränderung dieser Umstände innerhalb der Thanatologie interessiert waren. Wenn auch ein Einzelner, ein genialischer Täter von großem Mut an der Spitze dieses Coups steht. Und dieser Einzelne bin ich. Ja, ich war es, der den Professor erschossen hat. Das ist jetzt wirklich eigentlich? Verdammt! Ich wusste, dass es eine Verschwörung ist. Aber das würde auch nur die zweitgrößte Überraschung dieses Abends sein. What? Es wird Zeit, den Vorhang zu lüften. Torlaf? Jupp. Sind wir soweit? Ja. Perfektes Timing, Torlaf. Wie immer gute Arbeit. Von meiner Seite, go. Jupp, jo. Liebe Thanatologen, Einbalsamierer, Trauervioolinisten, Fachjournalisten und natürlich Sie, liebesinteressiertes Publikum, Vorhang auf. Okay, go, go, go, go. Das letzte große Geheimnis ist, ich habe Bronk Fratzberg sein Lebenswerk geraubt. Er hat mir vertraut und ich habe ihn betrogen. Und meine ganze Karriere baut auf diesen Betrug auf. Sein tiefer Sturz war mein Höhenflug. Er hatte das Hirn, aber ich hatte den Schneid. Und ich habe mir genommen, was mir zusteht. Und das war auch gut so, denn er hätte es niemals zur Frucht dieser Ideen gebracht. Er war viel zu warm, zu weich für eine kalte, harte Welt. Da habt ihr es! Es ist so gut. Es ist so gut. Ich kann atmen. Ich krieg Luft. Professor Dr. Sebas Dorschmalzhausen, würden Sie so freundlich sein und sich einmal zu uns umdrehen? Was passiert hier? Maschinenelfe Walter? 12. Jetzt aber Klimax. Moment mal, wir haben doch gesehen, wie er erschossen wurde. Vielleicht haben Sie aber auch nur das gesehen, was Sie sehen wollten, wie eigentlich immer. Lassen Sie mich erklären. Während Sie, abgelenkt durch die Verwunderung über die chinesische Nationalität des Bürgermeisters von Bremen bei gleichzeitiger Akzentlosigkeit und durch die erwartungsgemäß breiige Rede des Professors in einem tranceähnlichen Zustand versunken waren, haben ich und meine Gehilfen unbemerkt diese handelsübliche Schreckschusswaffe abfeuern können. Täuschend echt. Den initialen Schrecken und die anschließende Unruhe haben meine Mitarbeiter, übrigens die einzigen Ersthelfer beim Professor, genutzt, um ihn mit einem lebensechten Silikonnachguss auszutauschen. So lebensecht, dass er sogar Frau von Oettingen täuschen konnte. Zumindest nachdem ich ein, zwei Sektchen mit ihr getrunken habe. Anschließend haben wir den echten Professor kurzzeitig mit Chloroform betäubt, in einen eigens dafür vorbereiteten Raum hinter die Bühne gebracht, wo wir ihn vor ein altägyptisch inspiriertes Göttergericht gestellt haben, um ihm seine dunkelsten Geheimnisse abzutrotzen. Warum hat Sebastor Schmalzhausen diese Billy Maskerade nicht sofort durchschaut? Nun, zum einen haben wir ihn in wochenlanger Vorbereitung auf das Triggerwort Flöte hin sublimiert und außerdem haben wir ihn mit einer großzügigen Dosis LSD sediert. Ja, ist denn das alles legal? Jetzt stellen Sie sich sicher die Frage, warum ich das alles getan habe. Lassen Sie mich Ihnen als Antwort meine wahre Identität enthüllen. Denn ich bin nicht Leopold Freiherr von Wargina. Okay, und das wird auch niemand? Sondern niemand anderes als Henry Lombardi. Ich hab doch gesagt, dass er hier ist. Und ich begrüße Sie als Teil und zugleich Publikum meiner neuesten begehbaren Thanatologie-Installation. Ich nenne das Piece Apoli für eine neue Thanatologie, Paragraph 3,5. 3,5 klein und zusammengeschrieben, Torleif. Ja, ja. Verdammt, das ist ein guter Titel. Darf ich Ihnen mein Team vorstellen? In den Rollen von Nikita und Tim Würfel, Britt und Bröll Bergström. Guten Tag. Sie haben heute Abend den Kongress großflächig gefilmt, um alle Ihre Gespräche aus nächster Nähe aufzeichnen zu können. Für die kommende Woche auf der Biennale-Premiere feiernden Stream haben die beiden Sie wahrscheinlich alle mindestens einmal nach Marihuana gefragt. Dann Borgmann und Bilgur Bergquist in den Rollen von Walter der Maschinenelfe und der Fresserin. Als Wächter Borodin, Baldurin und Biflin. Peace Frog. Unser Mann für Special und Practical Effects. Akita Manio. In der Rolle des Hausmeister Torleif Torleifson. Joppi. Ich hab's gewusst. Wenn es ein echter Hausmeister gewesen wäre, dann hätte er nämlich gewusst, wo es hier einen Drucker gibt. Ach so, die Stelle ist übrigens vergeben. Was? Seit wann? War eigentlich sofort weg. Oh. Und als Special Counselor Wulfhagen. Was? Es war mir eine große Ehre, an diesem epochal genugtuenden und so wichtigen Impuls für dieses fehlgeleitete Institut mitwirken zu können. Ein spezieller Dank gebührt dem großzügigen Privatfinanzier dieser wirklich nicht ganz billigen Performance, Dr. Bronke Fratzberg. Vielen Dank. Das bedeutet mir wirklich einiges und ich freue mich, ab Montag im Tandem mit Dr. Wulfhagen meine Tätigkeit als Institutsleiter wieder aufnehmen zu können. Vorausgesetzt, dass ich es bis dahin wieder schaffe, trocken zu sein. Ich glaube nicht, dass das so wichtig ist. Und schließlich, in der Rolle als Leopold Bartholdy, Freiherr von Vargina, sowie Mentalist, Regisseur, Autor und Inhaber aller Rechte, Henry Lombardi. Redet doch von sich selbst in der dritten Person. Willkommen in meiner Illusion. Bevor Sie darüber nachdenken, eine Klage anzustrengen, ich habe erstens ein gut aufgestelltes Anwaltsteam, das für Sie im Ausgangsbereich einen kleinen Vertrag mit der zugehörigen Aufwandsentschädigung vorbereitet hat. Aufwandsentschädigung? Und ich möchte Sie zweitens daran erinnern, dass dieser Abend vermocht hat, was keiner von Ihnen in jahrelanger privater wie akademischer Bemühung geschafft hat. Ich habe Sie ein Stück näher an den Erfahrungsraum Tod gebracht. Was uns im Weg ist, um den Tod als denkbar anzunehmen, ist das Ego. Und wenn wir das Ego überwinden, dann gibt es auch kein Problem mehr mit dem Tod. Und mit diesen Worten schließe ich meinen Beitrag für den Wettbewerb um den zukunftssichersten Impuls zum Trauermusikdiskurs. Ich war der Musiker, dieser Mordfall das Instrument, Sie alle die verwirrten Töne. Lassen Sie mich damit das Wort an meinen letzten Kollaborateur an diesem Abend geben, in der Rolle von Chin Hin Tao, dem Bürgermeister von Bremen. Es ist Levon Korall, der Chefredakteur von der Thanatologie heute. Ich bin es, Levon Korall, der Chefredakteur der Thanatologie heute. Und der Preis des Abends geht an Henry Lombardi. Liebe Kollegen, ich gab Ihnen soeben das Geschenk Ihres Lebens. Das heißt, wir hatten gar keinen Sex mit einer Leiche. Gott sei Dank. Ein Hoch auf den Verfassungsschutz. Oh ja. Was? Spüren Sie ihn jetzt? Den Beat der Existenz? Die Melodie des Blicks auf das Wesentliche? Die Musik des Universums? Also ehrlich gesagt, nein. Also ich schon. Doch ja, da ist was. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Verrückte Idee, Leute, aber soll er singen? Also ich bin schon mal dafür. Ich singe zwar nicht so gut, aber ey, was soll's? Let's do it. Let's do it. Statt ein würdiges Leben mit Respekt vor dem Ende, die Wohnung verstellen mit Gegenständen, statt einmal brandbeschleunigte Trauer, Sparflammen unbehagen auf Dauer, statt einmal mit der Faust auf den Tisch, geduckt gehen bis du zerbrichst. Eine Chance, eine Spiegel, eine Feinde und eine Gott. Eine Tor aus Liebe, eine Wand, ein Schafott. Er kommt, er kommt, er kommt. Warum gibt es alles und warum nicht nichts? Warum musst du leiden, bis du erwischt? Warum ist unser Kampf am Ende obsolet? Warum ist alles flüchtig und nichts steht? Ein Herzinfarkt am heimischen Gartenteich, sind dir diese Fragen letztendlich gleich? Eine Chance, ein Spiegel, ein Feind und ein Gott, eine Tor aus Liebe, eine Wand, ein Schafott. Er kommt, er kommt, er kommt. Oder ganz kommt, ja, ja. irgendwie abstrakt, sondern ziemlich konkret. Jeder von uns kommt und jeder von uns geht. Er kommt. Wir grüßen dich. Hurra! Ja, das ist im Großen und Ganzen sehr schön, liebe geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Wir haben gelernt, dass wir vor dem Tod alle gleich sind, dass er vielleicht der große gemeinsame Nenner ist, der mächtiger als Hautfarbe, Sprache, Kultur, indem wir alle gemeinsam diese Katharsis durchlaufen haben. Dafür an dieser Stelle noch einmal Danke an unseren geschätzten Kollegen Lombardi. Ich bin vor allen Dingen aber auch dankbar, dass ich nicht, wie wir alle dachten, tot, sondern noch sehr lebendig und somit immer noch Leiter dieses Instituts bin. Polizei, wo ist der Mann? Jo, da. Oh. 13. Everything is going to be fine in the end. If it's not fine, it's not the end. Und so, liebe Zuhörerinnen, endet der diesjährige Kongress der Thanatologen. Belebt wie Kohlensäure, über einem frisch eingeschenkten Champagnerglas verlassen die Teilnehmer plaudernd die Turnhalle. Und es bleibt mir nur nichts anderes, als Ihnen eine gute Nacht zu wünschen, in der Hoffnung, dass auch Sie sich vielleicht ein bisschen beseelt, vielleicht sogar beschenkt fühlen. Und wenn Sie sich fragen sollten, warum es plötzlich einen Erzähler gibt, naja, warum denn eigentlich nicht? Es ist doch alles nur ein Spiel. Flüchtig tanzende Energie auf dem Weg durch eine lange, kalte Schneise. Ich fasse es immer noch nicht, dass du die Kamera nicht geladen hast. Das macht doch nichts, Schatz. Wie wichtig ist doch das... Moment. Oh, ich habe noch einen Akku dabei. Ich kleiner Schussel. Alter Hut, die ganze Sache mit dem Austausch des Körpers gegen eine lebensechte Puppe und obendrauf eine Massenmanipulation ist sowas von 90er Jahre. Ist auch ganz schön viel Aufwand für so eine recht nischenartige Wissenschaftsrichtung. Was dort alle gekostet haben. Und was hast du bei der Performance so gemacht? Licht. Hab was im Auto vergessen. Tschüss. Ich frag mich, was eigentlich alles räumlich, wie das hingehauen haben soll. Räumlich, schmäumlich. Alles schön und gut, aber das Ende war so ein bisschen... Naja, das Ende war das Beste. Twitter, Twitter, ping, ping, ping. Überfrachtet und konstruiert, wenn du mich fragst. Und dann in der größten Verstrickung billigster Buyout mittels Deus Ex Machina. Ich habe halt mal was ganz Ähnliches an der Volksbühne gemacht, vor Jahren schon. Ich will jetzt nicht sagen, dass es von meiner Arbeit inspiriert ist, aber naja, ich war halt damals schon ziemlich früh. Ich fand schon, dass man ein bisschen ins Nachdenken gekommen ist über so ein paar Sachen. Allgemeinplätze und klaffende Lücken im Plot. Das Buffet war ganz gut. Ja, das Buffet, ja. Das war richtig gut. Das war gut. Also nicht alles. Ja. Das meiste. Mach die Augen auf! Das ist alles Teil einer Verschwörung! Ja, Lene. Ja, Lene. Also auch gut jetzt, Lene. Hier Echse 1. Echse 2, kommen. Over. Es verlief alles nach Plan. Fisch am Haken. Wiederhole. Fisch am Haken. Wurm geschluckt. Over. Copy. Operation Torch wird eingeleitet. Sehr gut. Das war der sich langsam wirklich etwas seltsam entwickelnde Kongress der Thanatologen 2013. Gesprochen haben Joy-Maria Bay, Moritz Grove, Sebastian Löffler, Franziska Machens, Toben Piel, Charlotte Simon, Nismome Stockmann, Anne Tismer, Leon Ulrich sowie Herbert Fritsch. Text Nismome Stockmann, Komposition Littrück. Regie Nismome Stockmann und Littrück. Ton Sebastian Löffler, Dramaturgie Michael Becker. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunk 2020.